Laut dem Chronisten Montesinos wurde die Schrift auf Pergamenten und Bananenblättern vollständig von denen in Chili zerstört. Er übersetzt diesen Namen mit Unglück, Missgeschick. Sehr bald werden wir auf diesen unheilvollen, vom Schicksal aufgebürdeten Tatbestand uns beziehen. Der einzige Anführer, der nach der Zerstörung der Wikinger Atumarunas des Tiahuanaco-Imperiums nicht in die Ferne zieht, ist Tapakauri Pasha Kutek, der sich im Gebirge Tambutoco oder Tambutuku verbirgt, nicht weit von Cusco entfernt, das laut de Mailleux Herberge oder Zuflucht bedeutet. 10 Jahre später wird er wieder hervorkommen an der Spitze der treuen Indianer, um das Land der Atumarunas zurückzuerobern, die Eindringlinge zu vertreiben, um den Raub und der Zerstörung ein Ende zu bereiten. Es ist dies die Geschichte der drei Fenster, von de Mailleux geschichtlich erklärt. Es könnte sein. Ich glaube vielmehr an eine Art Palimpsest der Geschichte und der Legende, eine Wiederholung oder synchronisierte Gestaltung des Mythos, des Geschichtszieles in der Geschichte, das den hyperboreischen Mythos nachahmt, ihn kopiert. Der argentinische Geschichtsschreiber Vicente Fidel López hat ein interessantes Buch in französischer Sprache veröffentlicht, das in Paris verlegt worden ist, »Die arischen Rassen von Peru«. Bei der Analyse der Quichua-Sprache fand er 1300 Wörter mit Sanskritwurzeln. Diesbezüglich stellte de Mailleux eine wichtige Betrachtung an. Die von Vicente López gemachte Studie ist unvollständig, denn es fehlen die europäischen Wörter, mittels derer die Sanskritwurzeln in das Quichua eindrangen. Er hat diese Vermittlung ausgeschlossen, die für uns unumgänglich ist. Und laut de Mailleux kann diese Vermittlung keine andere sein als die germanische Sprache oder das Dänische, eine indoeuropäische oder indogermanische Sprache. Wir werden immer wiederholen müssen, dass die Arier, die Weißen, die hyperboreischen weißen Götter eine Minderheit in diesem Kontinent des Südens, in Mittelamerika und in Nordamerika waren. Vielleicht waren sie es nicht vor dem Untergang von Atlantis und dem Verschwinden Hyperboreas vor dem Polsprung, sollten diese Leute und diese planetarische Gestaltung zu jener Zeit existiert haben. Aus gutem Grund nannten die Wikinger dieses Land Huitramanaland, Land der Weißen. Doch schon zu Zeiten der Reiche der Olmeken, Tolteken, Mayas und Azteken, des späteren Tiahuanaco und der Inkas waren die Weißen eine kleine Minderheit, die die Zivilisation einführten und die Imperien schufen. Ohne sie, ohne jene weißen Götter, die von den Sternen, aus anderen Welten, aus dem Meer oder der hohlen Erde gekommen waren, wäre nichts möglich gewesen. Die Sklaven von Atlantis waren und sind weder jetzt noch später, weder heute noch morgen fähig dazu, eine Zivilisation noch irgendeine Kultur zu schaffen. Das sogenannte dunkle Amerika, Amerindia, das kupferfarbene, das Mulatten- und Mestizen-Amerika, jene Achselhöhle der Welt, jene kosmische Rasse, ist nur Abfall, Bastardentum, nichts. Der rassische Grundsatz gleichbleibenden geschichtlichen Wertes lautet, farbige Leute abzüglich der weißen Rasse sind gleich null. In seinem Buch des Sonnengottes Große Reise veröffentlicht Jacques de Mailleux einige Skizzen von Wörtern mit dänischen, germanischen und lateinischen Wurzeln im Quichimaya und im Quichua. Sogar im Mochica-Wortschatz der Chimues sind sie von Hermann Leicht entdeckt worden. Zum Beispiel und von neuem Enk oder Inga als Stamm, Zusatz, der in den germanischen Sprachen die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht oder die Abkunft bedeutet. Brasseur de Bourbourg gibt in seiner Liste viele Beispiele von dänischen Wurzeln im Quiché-Maya an, im Folgenden einige wenige. A ist Quiché-Maya für Rohr, Maiskolben, Ax dänisch für Ähre, in der Maya-Sprache wird das H nur gehaucht. Au, Quiché-Maya für Sehen, Aul, dänisch Landwirtschaft. Bei, Quiché-Maya für Weg, bei, dänisch Weg. Hukub, Quiché-Maya für Schiff, Hukert, dänisch für Schiff. Hul, Quiché-Maya für Grube, Hul, dänisch für Grube. Quoher, Quietschemaja, maskiert, tanzen. Kogler, dänisch für Possenreißer. Rab, Quietschemaja für Prügel, Rab, dänisch Schlag. Und so weiter. Germanische Wurzeln des Quietschemaja, einschließlich der niederländischen. Batz bedeutet wer, was, was, natürlich wer, was. Chab ist Strahl, Pfeil, Schab ist Strahl. Chil, entblößen, schälen, in niederländisch oder altdeutschen Schillen, Degenscheide. Von daher, glaube ich, müsste Chilhi, Chili, Chile kommen. Entblößtes Land, nackte Erde, nach irgendeiner großen Katastrophe. Überbleibsel, das, was blieb. Er, erheben. In allen germanischen Sprachen ist er die Vorsilbe, die Bewegung nach oben andeutet. Wir sahen, dass er, wovon ihr, Irmin, Ermann, Irminsul herstammt, Macht. Vril in Hyperboreisch heißt die polare Säule, genau der Baum der Bewegung nach oben bedeutet. Lu ist Hauch, Luft ist Wind, Luft und so weiter. Bei den lateinischen Wurzeln werden wir uns, um den Leser nicht zu ermüden, auf ein Beispiel beschränken, das am klarsten und interessantesten ist, in welchem beide Fälle gegeben sind aus dem Lateinischen und dem Altdeutschen. Po, pol, fu. Wir sagten bereits, dass das H in der Maya-Sprache gehaucht wird und wie das Spanisch J klingt. Es war dies das heilige Buch der Kaiser der Quichis und Mayas. Popol ist gleich Populus in Latein, das Volk heißt, und Fu ist das Buch in Deutsch. Somit ist der Codex von Chichicastenango das heilige Buch des Volkes der Mayas, das heißt jener eingeweihten Minderheit, die die Tzu-Yua-Sprache beherrschte, was nordisch mit lateinischen Einlagen wäre, laut de Mayeux. Die skandinavischen Vokabeln in Quichua sind zahlreich, wir werden jedoch nur wenige anführen. Aya ist gleichbedeutend mit einem Titel für die Gründer des Imperiums. In Altskandinavisch ist es Jarl und bedeutet Kriegsherr oder Graf. Inka, Inga, laut den spanischen Eroberern, obwohl es den Buchstaben G im Quichua nicht gibt. Der Zusatz Ing, wir sahen es schon, zeigt in allen germanischen Sprachen die Sippe und Herkunft an. Kapak ist der Titel des Inka-Kaisers, im Altskandinavischen der Wikinger heißt er Kapi, das mutig, heldenhaft, meisterhaft, ritterlicher Mensch bedeutet. Skiri ist der Titel der Könige von Quito unter dem Imperium der Inkas. In Altskandinavisch heißt er Skir, das glänzend, rein bedeutet. Von daher das Sir, englischer Ehrentitel, und alle gemeinsam finden wir im arischen Sanskrit Sri. Daher Skirijon, Sankt Johannes der Täufer. Seltsamerweise heißen die Magier der Selknam, die Eingeborenen von Feuerland, Jon, und die alten baskischen Priestermagier waren die Maxajaun, die Maxajon. Auki ist der Titel der Infanten, der Söhne der Inka bis zu ihrer Eheschließung, im Altskandinavischen ist Auki der Sprössling. Huirakocha. Wir sahen es bereits, ist Vitr gleich weiß und Got gleich Gott, dessen ursprüngliche Form Gut gleich gut ist. Das D, das nach skandinavischer Art wie das englische TH gesprochen wird, hat sich in das CH bei der spanischen Bearbeitung des Quichua verwandelt. Garcilaso erklärt, dass die Namen der Inka-Kaiser eines gewissen Sinnes in der Umgangssprache des Volkes entbehrten. Sie mussten daher einen Sinn in der privaten und geheimen Sprache der Aristokratie und der Könige haben. Und dies kann man genau bei dem Wikinger Dänisch feststellen. Manco, Name des Gründers der Dynastie, kommt vom Mann, Mensch und Konor, König. Cora Kenke ist der mysteriöse und sehr seltene Vogel des Inka, den Sarmiento de Gamboa Indi nannte. In meinem Buch Wir beziehe ich mich auch darauf. Es gibt mehr als ein Symbol, das sich hinter diesem Namen verbirgt. In Quichua nannte man ihn Al-Kamari und war derjenige, der dem Inka die beiden Emblemfedern, schwarz und weiß, für seinen heiligen Kopfputz lieferte.